aller wieder ein freier Mann, wenn man das so sagen kann. Du bist hier nicht frei, nur weil du nicht einsitzt. Dieser Rechtsstaat ist ein Witz. Mit einem Bein bist du immer im Knast. Wenn du nur das falsche Weltbild hast, bist du an der Wahrheit interessiert. Ist schon eine Zelle für dich reserviert. Freiheit für alle aufrechten Stolzern, für alle, die der Wahrheit verpflichten. Revisionisten, der Kampf geht weiter. Ihr seid an der Schuld, auch wenn man über euch richtet. Lügen, die zum Himmel stinken. Niemand soll einfach die Wahrheit finden. Zensur, Verbote und Gesetze machen das freie Wort zur Hetze. Wo das Gesetz versagt, greift die Moral. Bist du rechts, bist du radikal? Liebst du dein Land, deine Familie, dein Heim? Dann kannst du nur ein Nazi sein. Freiheit! Für alle aufrechten Stolzern, für alle, die der Wahrheit verpflichten. Revisionisten, der Kampf geht weiter. Ihr seid an der Schuld, auch wenn man über euch richtet. Die Geschichte stellt so viele Fragen, nur wenige könnten die Wahrheit ertragen. Bei aller Offenkundigkeit wäre nicht viel, was übrig bleibt. Nur wenige trauen sich zu sagen, noch weniger zu hinterfragen. Der Dumme glaubt, der Schlaue schweigt, der Sieger die Geschichte schreit. Freiheit! Für alle aufrechten Stolzern, für alle, die der Wahrheit verpflichten. Revisionisten, der Kampf geht weiter. Ihr seid an der Schuld, auch wenn man über euch richtet.